in meinem Wahn. Sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es eher bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild. So hätte er niemals suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Meinen Schmerzen. Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach. Nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut.